Father, bless these words I ask. Vater, segne diese Worte, darum bitte ich dich. I thank you so much for who you are. Ich danke dir so sehr für wer du bist. In Jesus name. In Jesu Namen. Amen. Amen. It says in Proverbs 14:12. In Sprüche 14:12 heißt es. There is a way that seems right to a man. Da heißt es, gibt einen Weg und der scheint einem Mann gerecht. But the end is death. Aber das Ende davon ist der Tod. And I think that that way. Und ich denke, dass dieser Weg is living for yourself bedeutet, dass du für dich selbst lebst. In the name of God. Und zwar im Namen Gottes. Living for yourself in the name of God. Für dich selbst lebst, aber im Namen it Gottes. It seems right. Es erscheint gerecht. But the end is death. Aber das Ende davon ist der Tod. And what really blessed me about this march. Was mich bei dem Marsch wirklich gesegnet hat, was to sit in my chair after the march. War, dass ich nach dem Marsch in meinem Sessel gesessen bin. All alone in my apartment. Alleine in meiner Wohnung. Mary was sleeping or something. Mary hat schon geschlafen. And I was watching the videos. Und ich habe mir Videos angesehen. And I was just watching how blessed the people were. Und ich habe gesehen, wie gesegnet die Menschen waren. People who had no idea how much work went into helping to produce this blessing. Menschen, die keine Ahnung davon hatten, wie viel Arbeit es war, diesen Segen zu produzieren. But it didn't matter. To look at their faces was the blessing. Aber ihre Gesichter zu sehen war der Segen. I've been a Christian now 37 years. 37 ich bin jetzt seit 37 Jahren Christ. In September now it will be, what's this year? It'll be 38 years. It was just 38 years. Also es waren jetzt gerade im September wurden es 38 Jahre. September 20th, 1976, I gave my life to Christ. Also am 20. September 1976 habe ich mein Leben Jesus übergeben. So 38 years ago. Das war vor 38 Jahren. And I've seen a lot of stuff. Und ich habe viele Dinge schon gesehen. Stuff that's very encouraging, but also stuff very discouraging among the churches. Dinge, die ermutigend waren und Dinge, die entmutigend waren. One thing I've noticed in those 38 years. Eines, was ich aber erkannt oder bemerkt habe in diesen 38 Jahren, a very important principle ist ein sehr wichtiges Prinzip about being a blessing. Und zwar um ein Segen zu sein. God told Abraham, I will make you a blessing. Gott hat zu Abraham gesagt, ich werde dich zu einem Segen machen. There's nothing greater in life. Es gibt nichts Größeres im Leben than being a blessing als ein Segen zu sein für jemand anderen. There's nothing more deceptive. Und es gibt nichts, was täuschender wäre, spending my life, als dass ich mein Leben damit verbringe, to get a blessing, um einen Segen zu bekommen. And realize, and not realizing that the blessing is not in getting the blessing, dass das Segen nicht darin liegt, einen Segen zu erhalten, the blessing is in being a blessing, sondern der Segen ist, ein Segen zu sein. And this is really subtle and it's really deceptive. Und das ist, kann wirklich sehr leicht täuschend sein. Because two people can be singing. Weil zwei Leute können singen. Two people can be preaching. Zwei Leute können predigen. Two people can be working the buffet. Zwei Leute können beim Buffet arbeiten. Two people can be at the bookstore. Zwei Leute können beim Büchertisch, Büchergeschäft dienen. Two people can be welcoming people. Zwei Leute können die Menschen willkommen heißen. One of them is doing it to bless people. Einer macht es, um die Menschen zu segnen. And one of them is doing it to bless themselves. Und der andere macht es, um sich selbst zu segnen. In the name of blessing people. Aber im Namen dessen, dass er andere Menschen segnen will. And the two almost look the same. Und die beiden, sie schauen fast gleich the two aus. Sound the same, sie klingen gleich. But they don't have the same fruit. Aber sie produzieren nicht dieselbe Frucht. You can just taste that something is missing. Weil du schmeckst einfach, dass da irgendwas missing. Fehlt. The blessing is not there. Das Segen the person may think the blessing is there because they are in a consuming mode. Und die eine Person denkt vielleicht, da ist ein Segen da, weil sie nur konsumieren. But the blessing is not going past them. Aber der Segen geht nicht an ihnen vorbei. It's not coming through. Er geht nicht durch sie. It's just something that's inside of them emotionally. Sondern es ist etwas, das in ihnen drinnen ist emotional. I want you to look at a few verses. Ich möchte gerne ein paar Verse durchgehen. Let's start with the first one, Ephesians 5:14. Schauen wir uns den ersten an, in Epheser 5, Vers 14. This goes along with the song, Wake. Das passt zu dem Lied, Erwache. That we just sang, it's just called Wake. Was wir vorher gesungen haben, heißt Wake. Ephesians 5:14, Awake, Sleeper. Epheser 5, Vers 14. Wache auf, der du schläfst. Arise from the dead. Und stehe auf von den Toten. And Christ will shine on you. Und der Christus wird dir aufleuchten. There's nothing more dead in life. Es gibt nichts, was toter ist im Leben, than living for yourself. Als nur für dich selbst zu leben. There's nothing more death. Es gibt nichts, was mehr am Tod sich orientiert. There's nothing more contrary to what is represented in the cross of Jesus. Und es gibt nichts, was gegensätzlicher dazu ist, als das, was Jesus am Kreuz repräsentiert hat. There's nothing that will grieve the Holy Spirit in me more than living for myself. Und es gibt nichts, was den Heiligen Geist in mir mehr betrübt, als wenn ich nur für mich selbst lebe. The next slide. 2 Corinthians 5:14. 2. Korinther 5, Vers 14. For the love of Christ controls us. Denn die Liebe Christi drängt uns. And having concluded this, und da wir zu diesem Urteil gekommen sind, that one died for all, therefore all died. Dass einer für alle gestorben ist und somit alle gestorben sind. Now before we move on, see how important it is. Bevor wir weitergehen, bemerkt, wie wichtig das ist. To live by understanding. Ist, dass wir im Verständnis oder im Verstehen leben. Christianity is not an emotional experience only. Christenheit oder Christsein ist nicht nur ein emotionales Verstehen oder Erfahren. Christian experience is based, is rooted, is grounded in truth. Sondern die christlichen Erfahrungen, haben die Grundlage und sie wurzeln darin in der Wahrheit. And the love of Christ is controlling Paul's entire life. Und die Liebe Christi kontrolliert Paulus Leben. The love that Christ has for him. Die Liebe, die Christus für ihn hat, and the love that Paul has for Christ, und die Liebe, die Paulus für Christus hat, because Christ loves him so much, weil Christus ihn so sehr liebt. And his conclusion, it's a conclusion, und seine Schlussfolgerung daraus, in his heart, in his mind, in seinem Herzen und in seinem Verstand, this. Versteht er das. The Holy Spirit has revealed it to him, dass der Heilige Geist ihm das offenbart. Christ died for all. Dass Christus für alle gestorben ist. Therefore, we that believe have all died in Christ. Und wir, die wir glauben, sind alle tot in Christus. And here it is. Jetzt kommt's. And he died for all. Und für alle ist er gestorben. So that damit they who live might no longer live for themselves. Die, welche leben, nicht mehr sich selbst leben. There's the dividing line right there. Und da gibt's diese Trennlinie. When we stand before Christ one day, wenn wir eines Tages vor Christus stehen, this is going to be the question. Dann wird das die Frage sein. This is going to be the light that exposes everything we've ever done. Das ist das Licht, das alles aufdecken wird, was wir jemals getan haben. Did we comprehend this truth? Haben wir diese Wahrheit begriffen in our hearts, in unseren Herzen? Did we understand it to the point, haben wir das verstanden zu dem Punkt hin, where it would cause me to go to Uganda for my summer, dass es mich dazu bringt, dass ich meinen Sommer in Uganda verbringe, where it would cause me to say, what am I doing with my summer this year, dass es mich dazu bringt, dass ich mir die Frage stelle, was mache ich dieses Jahr mit meinem Sommer? I want to live for Christ. Ich möchte für Christus leben. Lord Jesus, what is your will? Herr Jesus, was ist dein Wille? You see, to live to bless yourself, nur um zu leben, um dich selbst zu segnen, even in the name of Jesus, selbst im Namen Jesus, it doesn't work. Das funktioniert nicht. The blessing is in blessing another. Der Segen liegt darin, andere zu segnen. But even this can be deceptive. Aber selbst das kann täuschend sein. Because if my motive is to bless another just to get blessed, weil wenn das Motiv von mir nur das ist, dass ich jemand anderen segne, um selbst gesegnet zu werden, again I missed it. Dann habe ich es wieder verfehlt. The motive is simply, I want to bless another. Das Motiv muss sein, einfach nur, dass ich jemand anderen because segnen will. God has blessed me. Weil Gott mich schon gesegnet hat. And seeing that they are blessed is the blessing. Und zu sehen, wie andere Leute gesegnet werden, ist der Segen. That they are blessed. Dass sie gesegnet werden. This is the heart of God. Das ist das Herz Gottes. Jesus didn't die on a cross so he could be the King of Kings. Jesus starb nicht am Kreuz, damit er der König der Könige sein kann. He is the King of Kings. Er ist because he died on the cross. Er ist der König der Könige, weil er am Kreuz starb. Father, I have a desire. Vater, ich habe dieses Verlangen in mir drin. I want to be a king. I don't know how. Ich möchte König sein, aber ich weiß nicht wie. I know I'm your son, but you know. Ich weiß, ich bin ein Sohn, aber. The angels. I'm not really their king. Aber das sind die Engel und ich bin nicht wirklich Can der König. Can you come up with a plan where I could be a king? Kannst du nicht irgendwie einen Plan ersinnen, dass ich dann irgendwann mal König I'd like werde? To be the king of kings. Ich möchte sogar der König der And Könige Lord werden. Of lords. Und der Herr der Herren. Okay, son, let's think. Ja, okay, Sohn. Let's machen wir einen Plan. Man and then you can go and die for them. Ja, schaffen wir die Menschen, damit du dann hingehen kannst, um für and sie then zu you sterben. Can be the king of kings. Und dann bist du König der Könige. It's not how it worked. Aber so hat es nicht stattgefunden. He gave his life for us. Er hat sein Leben für uns gegeben. And nebenbei, and by the way, the Father made him the king of kings. Und deswegen und dadurch hat der Vater ihn, oder nebenbei hat ihn der Vater dann zum König der Könige gemacht. Philippians chapter 2. Philipper Kapitel 2. He humbled himself even unto death. Er hat sich selbst gedemütigt, sogar bis the zum death Tod. Of the cross. Zum Tod am Kreuz. And for this reason, und aus diesem Grund the Father has raised him above all names. Hat ihn der Vater erhoben über alle Namen. For every knee will bow. Und jedes Knie wird sich vor ihm beugen. The Father raised him up. Weil der Vater ihn erhoben. It wasn't the motive of Jesus just to be a king. Aber es war nicht das Motiv Jesu, einfach nur König zu sein. It was the motive of Jesus to bless us. Sein Motiv war es, uns zu segnen. And this is very subtle. Und da muss man halt sehr aufpassen. Yeah, and sometimes it's so you just think everything is right in this circumstance. Und du denkst dir, in den Umständen ist alles richtig. But how come I'm not being blessed? Aber wie kommt es, dass ich nicht gesegnet Now, that werde? Also can be very subjective. Aber das kann sehr subjektiv Maybe sein. Something's wrong with you. Vielleicht ist dann was falsch bei dir. But if I'm walking in the light, aber wenn ich im Licht wandle, I've just seen this enough times that it bothers me. Und ich habe das oft genug gesehen, dass es mich wirklich stört. That somebody is performing or serving to be a blessing. Dass jemand etwas nur produziert oder vorgibt, um ein Segen zu sein. But there's no blessing. Aber da gibt es keinen Segen dabei. You ask yourself, what is the motive in this person? Und du fragst dich, was ist das Motiv bei der Person? To get a blessing or to be a blessing? Um einen Segen zu bekommen oder um ein Segen zu sein. Let's go to another verse. Philippians 2:20. Philipper 2:20. The Apostle Paul is writing about Timothy. Da schreibt der Apostel Paulus über Timotheus. And he says to the Philippians, there's no one else of kindred spirit who will genuinely be concerned for your welfare. Denn ich habe keinen ihm Gleichgesinnten, der aufrichtig für das Eure besorgt sein wird. For they, and that word they is Christian workers. Und denn alle, und dieses alle bezieht sich auf die christlichen Mitarbeiter. That's not like the atheists. Das sind nicht die Atheisten. That's not the agnostics. Oder die Agnostiker. That's not the That these are so-called Christian workers. Das sind so christliche Mitarbeiter. Who were showing up in Philippi, die in Philippi aufgekreuzt sind. To be a blessing. Um ein Segen zu sein. But they were not a blessing. Aber sie waren kein Segen. Because they were all seeking their own interests. Denn sie haben alle nur ihre eigenen Interessen verfolgt. Not those of Christ. Sie haben das Ihre gesucht, nicht das, was Christus very, ist. Christus. It's very subtle. Und das ist, da muss man sehr fein. That's why we always have to ask ourselves. It's very subtle. Subtle is subtil. Yeah. So we always have to go before God. Wir müssen immer vor Gott gehen. And ask the hard questions. Und diese harten Fragen stellen. Lord, what is my motive in this? Und fragen, Herr, was ist mein Motiv dabei? What is my motive in being involved? Was ist das Motiv, dass ich mich da einbringe? Am I out for myself? Bin ich nur hier für mich selbst? In the name of Jesus? Im Namen Jesu? Do I want something or do I want to give something? Will ich selber etwas oder will ich etwas geben? And I know myself enough to know that there's part of me that wants to live for myself. Und ich weiß, es gibt genug in mir drinnen, das einfach nur für mich selbst leben will. But I want to bring that to the light. Aber das möchte ich ans Licht führen. And I want to ask you to cleanse me of that. Und ich möchte, dass du mich davon reinigst. And use me. Und mich verwendest. To be a blessing. Um ein Segen zu sein. And let the fact that someone is blessed be my blessing. Und lass die Tatsache, dass jemand gesegnet wird, mein Segen sein. And whether they ever know my name or not. Und egal, ob sie meinen Namen erfahren oder nicht. It doesn't matter. Es spielt keine Rolle. I want to be a blessing. Ich möchte einfach nur ein Segen sein. Someone in your name. Für jemanden in deinem Namen. That's why it's a good practice sometimes you're at an airport. Deswegen ist es eine gute Übung, wenn du mal an einem Flughafen bist. People you'll never see again, und Menschen, die du nie wieder siehst, who are on their way to South Africa or Taiwan or somewhere, you'll never see them again. Die unterwegs sind nach Südafrika oder Taiwan und die du nie wiedersehen wirst. Just to show them kindness. Und ihnen gegenüber einfach nur freundlich bist. Not even as an evangelist. Und nicht einmal als Evangelist. You know, well, I don't have a track on me, you know. Ich habe jetzt kein Traktat anstecken. I was gonna give them a cup of coffee, but I don't have a track. Ich würde ihnen gerne einen Kaffee kaufen, aber ich habe keine christliche Literatur. Kind of be a waste then, right? Das wäre dann irgendwie Verschwendung, oder? If I can't leave a track, you know, wenn ich ihnen nicht mal ein Traktat they geben kann, know I did it for Jesus, dann werden sie nie erfahren, dass ich das für Jesus getan habe. I'll have to do it next time. Also ich muss beim nächsten Mal das machen. How about just doing it, aber wie wird es einfach gemacht, um sie zu segnen? And they have no idea who you were. They have no idea that it was Christ. It was just to bless them. Und sie haben keine Idee, wer du bist und keine Idee, dass du es für Jesus machst. So like when you're driving your car. Oder wenn du im Auto fährst. You just want to bless people. Let people through. Let people walk through. Du willst Menschen segnen. Du lässt Leute vorfahren oder du lässt Leute vor dir über die Straße gehen. You don't have to have a banner on top of the car that says Jesus, you know. Du brauchst kein Schild auf dem Auto, wo Jesus draufsteht. Look at a few more. Now that verse is so powerful. Dieser Vers ist so kraftvoll. Because it's very easy to do Christian ministry for myself. Weil es ist sehr leicht, christlichen Dienst für mich selbst zu machen. Because I want to learn something. Weil ich etwas lernen will. I want to be something. Ich möchte jemand sein. And the motive is actually me. Und das Motiv bin ich. And that is a way that seems right. Und das ist ein Weg, der irgendwie gerecht erscheint. But it's death. Aber er führt zum Tod. Because even if I live in Jesus' name for myself. Weil selbst wenn ich in Jesu Namen für mich lebe, it's just a contradiction of terms. Dann ist das ein Widerspruch in sich. It doesn't work. Es funktioniert nicht. I've just seen so many people do it. You know? Aber ich habe schon so oft gesehen, wie Menschen das machen. I had a friend in Bible school. Ich habe einen Freund in der Bibelschule gesehen. And he won an award. Und er hat einen Preis dafür bekommen. For being the servant of servants. Dass er der Diener aller Diener war. And he showed it to me. Und er hat es mir gezeigt. What do you think of my award? Hey, was denkst du von meinem Preis? For the servant of servants. Ich habe den Preis für den Diener aller Diener bekommen. But I wasn't blessed. Aber ich war nicht gesegnet. Because I knew why he did it. Weil ich wusste, warum er das gemacht hat. He was just obvious. Ich war sein Freund und es war für mich offensichtlich. Within less than one year of receiving that award. Und ein Jahr nachdem er diesen Preis empfangen hatte, he denied his faith in Christ. Hat er seinen Glauben an Christus geleugnet. It's very easy. We know how it works. Wir wissen, wie es funktioniert. In the body of Christ, servanthood is rewarded. Im Leib Christi, da wird Dienstbereitschaft belohnt. I want to be rewarded. Ich möchte eine Belohnung bekommen. I'll be a servant. Ich werde ein Diener sein. But it's not to bless somebody. Aber nicht um jemanden zu segnen. The motive is to bless myself. Sondern mein Motiv ist es, um selbst gesegnet zu werden. And it never, ever, ever works. Und das wird niemals funktionieren. And that tendency is in all of us. Und diese Neigung, die haben wir alle. Because we all have a sin nature. Weil wir alle eine Sündennatur haben. We just need to recognize it and say, Lord, I don't want that to be my motive. Und wir müssen das erkennen und sagen, Herr, ich möchte nicht, dass das mein Motiv ist. Let's see a few more verses, and then we'll have the Lord's Supper. In everything, this is Paul. In everything, I showed you that by working hard in this manner, you must help the weak and remember the words of the Lord Jesus that he himself said. Das ist, sagt Paulus, ich habe euch in allem gezeigt, dass man so arbeitend sich der Schwachen annehmen und an die Worte des Herrn Jesus gedenken müsse, der selbst gesagt hat, it is more blessed to give, geben ist seliger, than to receive, als nehmen. There is a blessing in blessing. Es gibt einen Segen beim Segnen. When I don't bless to be blessed, wenn ich nicht segne, um zu segnen, dann segne ich, um zu segnen. Is not in blessing to be blessed. Also man segnet nicht, um gesegnet zu werden. The blessing is in blessing to bless. Sondern der Segen liegt darin, zu segnen, um zu segnen. The difference is like night and day, but it sounds the same. Der Unterschied ist wie Tag und Nacht, aber er klingt gleich. Right? Richtig? It's such bondage to have self in the center of my Christian life. Und es ist so eine Gebundenheit oder Knechtschaft, wenn das Selbst im Zentrum von mir There's ist. There's no freedom. Es gibt keine Freiheit. If the Son sets you free, you are free indeed. Wenn der Sohn dich freisetzt, dann bist du wahrhaftig frei. But this has to be recognized in our heart and ask God to cast it down. Aber das müssen wir erkennen und Gott bitten, dass er das niederbricht. Lord, I don't want. I see this head come up and I don't like it. Gott, da taucht immer wieder dasselbe auf und ich mag das nicht. I don't like this person. Who is that guy? Ich mag diesen Kopf nicht, der da aufscheint. Lord, I submit my heart to you. Aber Gott, ich gebe dir mein Herz. Fill me with your motives. Und fülle mich mit deinen Motiven. And I'll just end with one more verse. Und ich möchte mit einem nächsten Vers noch abschließen. Galatians 4:5. Galater 4:15. Paul had such a blessed relationship with the Galatians. Paulus hatte so eine gesegnete Beziehung mit den Galatern. But then something happened. Aber dann ist etwas passiert. Some legalistic Judaizers came in. Irgendwelche legalistischen gesetzlichen Juden sind dahin gekommen. When he wasn't there. Als er nicht da war. And they convinced the Galatians to live a different kind of Christianity. Und sie haben die Galater davon überzeugt, eine andere Art von Christentum zu führen. A Christianity that was subtly under the law. Eine Christ sein, das unter dem Gesetz steht. And when you go under the law, und wenn du unter das Gesetz you no gehst, longer live to please Christ. Dann lebst du nicht mehr, um Jesus zu gefallen. You are now living before the eyes of others. Sondern du lebst vor den Augen anderer. Because everybody's looking at what everybody's doing. Weil jeder schaut da auf das, was die anderen machen. I'm in church, I better smile. Ich bin in der Gemeinde, ich muss es lächeln. How are you doing? Wie geht es dir? I'm doing great. Nein, mir geht's großartig. I heard your marriage is struggling. Ich habe gehört, dass du Eheprobleme hast. Nein, it's not struggling. Keine Probleme. Everybody starts to lie. Jeder beginnt zu lügen. Because everybody is now a police officer. Weil jeder ist ein Polizist. It's a different kind of Christianity. Es ist eine andere Art von Christenheit. And everybody is now competing with each other. Und jeder steht so im Wettkampf mit dem anderen und vergleicht sich. For a sense of blessing. Für einen Segen. So my sense of blessing is that I'm doing better than you. Also ich bin jetzt gesegnet dadurch, indem es mir besser geht oder ich die Dinge besser mache I als pray du. Longer than you. Ich bete länger als I've du. Been coming to church longer than you. Ich bin schon länger in der Gemeinde als du. My Bible's bigger than yours. Meine Bibel ist größer als deine. Do you see how much I put in the offering? Siehst du, wie viel ich in die Spende werfe? Everything is about me. Es geht immer nur um mich. And Paul writes to them. Und Paulus schreibt ihnen. In brokenness. In Gebrochenheit. Where then? Wo ist nun? Is that sense of blessing that you had? Wo ist nun eure Glückseligkeit? For I bear you witness that if possible, you would have plucked out your eyes and given them to me. Denn ich bezeuge euch, dass ihr, wenn möglich, eure Augen ausgerissen und mir gegeben hättet. Paul was there and he sensed no blessing. Paulus war da und hat keinen Segen gespürt. They had gone to a Christianity that was very self-oriented. Sie sind zu einem Christentum gegangen, das nur selbstorientiert war. And the blessing was gone. Und der Segen war weg. They were blessing themselves. Sie haben sich selbst gesegnet. When Paul got there, he says, "Where is the sense of blessing?" Und er fragt, wo ist dieser Segen hin? There's nothing flowing through you. Es fließt nichts durch euch durch. You're consuming it. You're living a Christianity for yourself. Ihr lebt eure Christenheit nur für euch selbst. I love the sense of blessing. Und ich mag diese Art des Segens. When by the grace of God, wenn durch die Gnade Gottes, we can live to be a blessing. Können wir leben, um ein Segen zu sein. If somebody recognizes it, ob es jemand erkennt, to the glory of God. Dann zur Herrlichkeit Gottes. If nobody ever knows, wenn es niemand je erfährt, God knows. Gott weiß es. And that's our blessing. Und das Amen. Ist unser Segen. Amen. So Father, we thank you this morning. Vater, wir danken dir heute Morgen, for being a blessing to us, dass du für uns ein Segen bist, that we might bless others, damit wir andere segnen können. We might no longer live for ourselves, dass wir nicht länger für uns selbst leben, especially in your name. Ganz besonders nicht in deinem Namen. We thank you for this morning. Wir danken dir dafür heute Morgen. Maybe there's somebody here you've never given your life to Jesus. Vielleicht ist heute Morgen jemand hier und du hast dein Leben noch nie Jesus übergeben. If you were to die today, und wenn du heute sterben solltest, where would you go? Wo würdest du hingehen? Have you ever received God's love into your life? Hast du jemals Gottes Liebe in dein Herz hineingelassen? Jesus died on a cross. Jesus starb am Kreuz. As the Lamb of God. Als das Lamm Gottes. In our place. An unserer Stadt. He took our sin upon himself. Er hat unsere Sünde auf sich selbst genommen. And he died a terrible death. Und er hat einen schrecklichen Tod erlitten. Now the Father offers eternal life. Jetzt bietet uns der Vater ewiges Leben an. To anyone. Für alle, who would believe in Jesus. Der an Jesus Christus glaubt. Pray with me this morning, a simple prayer. Bete heute Morgen mit mir ein ganz einfaches Gebet. But speak it quietly. Aber sprich es leise aus. Say Jesus. Sag Jesus. Can you say Jesus? Kannst du Jesus sagen? Come into my life. Komm in mein Leben. Jesus. Jesus. Cleanse me. Reinige mich. Of all the selfish things I've ever done. Von all diesen selbstsüchtigen Dingen, die ich getan habe. Can you say that? Kannst du das sagen? Jesus, cleanse me. Jesus, reinige mich. And forgive me. Und vergib mir. Come into my life. Komm in mein Leben. Let's go before the Lord. Lasst uns vor den Herrn gehen. God has a purpose for you being here on the earth. Gott hat eine Absicht und einen Zweck für dich, dafür, dass du hier auf der Erde bist. And he doesn't want to keep it a secret from you. Und er möchte nicht, dass es für dich ein Geheimnis bleibt. He says you are my friends and a friend tells a friend what he's doing. Er sagt, ihr seid meine Freunde und ein Freund sagt seinem Freund, was er machen wird. So, God, I pray right now that you would speak to each person here. Gott, ich bete, dass du zu jeder Person hier sprichst. What your purpose is for them here on the earth, why you created them. Was ist deine Absicht für sie? Warum hast du sie geschaffen? And place them here. Und sie hierher gebracht. In Vienna. Nach Wien. In the 21st century. Ins 21. Jahrhundert. And whatever that purpose is, only you can fulfill it. Und was auch immer diese Absicht oder dieser Zweck ist, das kannst nur du erfüllen. And so maybe today is the day that you will say yes. Und vielleicht ist heute der Tag, an dem du ja sagst. Michelle was only 4 years old when she got the call to Africa. Michelle war nur 4 Jahre alt, als sie den Ruf nach Afrika bekommen hat. So you're not too young and you're not too old. Also du bist nicht zu jung oder zu alt. But don't you want to stand before the Lord one day? Aber willst du nicht eines Tages vor dem Herrn stehen? And hear the words, well done. Und die Worte hören, gut gemacht. My good and faithful servant. Mein guter und treuer Knecht. Everything that I gave you, all of your gifts, all of your talents, all of your abilities, you used for my glory and to bless others. Alles, was ich dir gegeben habe, all deine Gaben, deine Fähigkeiten und alles, was du kannst, hast du eingesetzt, um andere zu segnen. Let's just take a moment and just say yes. Maybe you've said it before, but let's confirm it today. Nimm dir einen Moment Zeit und sag ja dazu, oder wenn du schon mal ja gesagt hast, dann bestätige es nochmal. And can I say, it's not going to be easy. Und ich kann sagen, dass es nicht einfach sein wird. But it's going to be great. Aber es wird großartig sein. And you're going to love it. Und du wirst es lieben. Because you were created for it. Weil du wurdest dafür geschaffen. It wasn't easy for Michelle to be in Uganda. Es war nicht einfach für die Michelle in Uganda. Health-wise. Gesundheitlich. But she loved it. Aber sie hat es geliebt. And that's what God has for you. Und das hat auch Gott für dich im Sinn. I lead the youth on Saturdays and I love it. Ich gehe samstags in die Jugendgruppe, leite die Jugendgruppe und ich liebe es. Is it easy? Ist es einfach? Not always. Nicht immer. Every Saturday I'm there. Aber jeden Samstag bin ich da. But do I love it? Aber liebe ich es? Yes. Ja. So Father, I pray right now. Vater, ich bete jetzt. That you would once again confirm the dream and the purpose that you have for each person here. Dass du noch einmal den Traum und den Zweck von jeder Person hier bestätigst. That you have already spoken to them about. Den du ihnen schon mitgeteilt hast. And I pray that there will be a wholehearted yes from our side. Und ich bete, dass von unserer Seite her ein Ja von ganzem Herzen kommt. God is a good God. Gott ist ein guter Gott. He doesn't want to take anything away. Er möchte nichts davon wegnehmen. Except selfish ambition. Außer selbstsüchtige Ambitionen. But he wants to give you everything. Aber er möchte dir alles geben. He wants to bless you. Er möchte dich segnen. So that you can be a blessing. Damit du ein Segen sein kannst. Say yes to his call today. Sag ja zu seinem Ruf heute.